und glänzen die Sterne in ihren erhabenen Brand. Das Molaholen in magischer Schelme ergießen den gleißenden Schein auf Kräuter und Gräser und Blumen und Schalet den Zauber hinein. Ein kräftige Pflanzen, sie sprießen auf lieblicher Wiese im Tal. Sie kochen in ihren Geweben, den blinkenden Mondenstrahl. Das Reichen vom prächtigen Schlossen, Frau Hulda, die gütige Fee, und sammelt die heilsame Kräuter für menschliches Leiden und nicht Trauma. Seine Waren finden sich im Mondesgleichen Glanz. Licht und Schatten mystisch finden sich im Mondenwechseltanz. Lass es blau in Gold bewoben, spielet mit dem grünen Schein. Weiches Rot in Geld gehoben, spiegelt in den Fluss hinein. Silbernadeln, Blach und Helle bläsen von dem Himmelsband in das dunkle Wasser schnelle, auf die Linien weißer Rhein. Durch die Glieder neue Macht mit Lebenskraft. Dann verblieben er verhulten in das Antlitz und Verband. Ungewohnter heißer Bede ist sein Schweinehals verbrannt. Und sie bietet ihm den Schlossen sein Revieren Blende an. Reiger Lust des von uns leuchtet, sauber still die Nacht verhandelt.